Kundgabe 6082. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.10.1954. Wert des geistigen und des irdischen Wissens. Es ist ein umfangreiches Wissen, das euch auf geistigem Wege zugeleitet werden kann. Es ist das Wissen, das ihr Menschen allein, verstandesmäßig, niemals werdet gewinnen können. Denn es gibt euch Aufschluss über Fragen, die euch kein Mensch beantworten könnte, der nicht wieder geistig belehrt worden ist. Ihr Menschen dürftet aber auch Fragen stellen über alles. Es wird euch Antwort werden, so ihr den geistigen Weg wählet, so ihr Gott selbst darum angeht, dass er euch belehre. Doch immer muss euch das Wissen zum Segen gereichen. Es muss dazu beitragen, dass eure Seele ausreife. Alles, was der Seele dazu verhilft, leitet Gott selbst euch zu, so wie ihr es anfordert, und alles verhilft der Seele zur Reife, was über den Zusammenhang des Schöpfers mit seinen Geschöpfen, über Sinn und Zweck der Schöpfung und über Gott und Schöpfer von Ewigkeit Aufschluss gibt. Also es sind immer geistige Gebiete, die euch Menschen zugänglich gemacht werden, wenn euch das Wissen um die Wahrheit zugeführt wird. Diese Tatsache soll euch gleichzeitig ein Hinweis sein darauf, dass irdisches Wissen nur einen Scheinwert hat, dass es nicht überschätzt oder auf Kosten geistigen Wissens begehrlicher angestrebt werden darf. Denn es bringt die Seele nicht einen Schritt vorwärts in ihrer Entwicklung. Es kann wohl sich auch segensreich auswirken für die Erdenzeit des Menschen, und zwar dann, wenn ein geistig strebender Mensch sein irdisches Wissen in den Dienst der Mitmenschen stellt, wenn er seine Erdenaufgabe darin sieht, den Mitmenschen zu helfen und darum sich irdisches Wissen aneignet, ohne jedoch Gott zu vergessen, sondern ihn allen seinen Studien voranzusetzen. Dieser wird wahrlich geistig und irdisch gesegnet werden. Ihm wird hinzugegeben werden irdisch, weil er Geistiges zuerst anstrebt. Dennoch wird ihn weit mehr beglücken das Gedankengut, das ihm aus der Welt des Geistes vermittelt wird. Denn es richtet seine Blicke in die Ewigkeit. Es lässt ihn erkennen seinen Erdenlebenszweck und er schaffet darum weit mehr für die geistige als für die irdische Welt. Und er wirke doch zum Segen auch in dieser. Denen vertraut euch an, denn sie können euch viel geben. Menschen aber, die nur der Welt leben und dem geistigen Erleben fernstehen, sind wie tote, fruchtlose Bäume, die nichts zu geben vermögen, was dem Mitmenschen zum Heil gereichen kann, wenngleich sie weltliches Wissen im Übermaß besitzen. Es sind vergängliche Güter, ohne Wert, weil sie vergehen mit dem Tode des Menschen, während geistige Güter, geistiges Wissen bleiben wird in Ewigkeit und für die Seele Licht und Erkennen bedeutet, die sie beglücken werden ewiglich. Amen.